Na also, denkt Gassan und blättert zufrieden zum Sportteil der Zeitung. Da kommt ihm eine Idee. Er nimmt noch einmal sein Handy und wählt die Nummer von einem Freund. Sven Bastian? Morgen, Sven. Gassan, guten Morgen, so früh. Wie geht's dir? Danke, es geht. Du, kann ich dich was fragen? Frag mich, lacht Sven. Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch. Super, wo denn? Die Firma heißt Gastro-Event. Ich weiß noch nichts Genaues, aber hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Auf jeden Fall musst du korrekt gekleidet sein. Am besten ziehst du einen Anzug an. Einen Anzug? Wirklich? Klar, du willst doch gut aussehen. Und sei unbedingt pünktlich. Wann ist denn der Termin? Morgen um 11. Und bleib immer schön höflich. Noch was? Ja, Teamfähigkeit ist wichtig. Das wollen Personalchefs wissen. Wie bitte? Ja, in einer Firma arbeitest du ja nicht alleine, sondern in einem Team. Das ist wichtig. Sag einfach, du spielst Fußball. Fußball. Gut. Danke, Sven. Und ruf mich morgen nach dem Termin an, ja? Tschüss.